Ich will leben mit ihm, statt ihn heimlich zu sehen. Und doch werde ich immer dankbar sein dafür, dass es ihn für mich gibt. Denn was uns auch trennt, für ihn bin ich die Frau, die er liebt. Manche schmeicheln mich an, andere heucheln herum. Manche reden mich schlecht und beneiden mich stumm. Kann ich sicher sein, dass jeder die Schuld auf mich schiebt. Nur er tut das nie. Für ihn bin ich die Frau, die er liebt. Er fragt nicht, was ich für ihn tue. Darauf kommt es nicht an.